Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute wollen wir die aktuellen News besprechen. Was können wir dazu sagen? Wie? Erstmal hallo, erstmal. Achso, okay. Ja, also und keine Ahnung, ja, wir haben jetzt halt heute kein spezielles Thema, deswegen haben wir uns gedacht, reden wir mal so wieder, was passiert ist, was wir gesehen haben und so weiter. Dann würde ich einmal sagen, was wir zuletzt gesehen haben, ist, würde ich zuerst mal sagen, ja, was habt ihr zuletzt gesehen? Machen wir Serien und Filme? Ja. Wir können erstmal Serien machen, Gut, weil ich auch was also zu erzählen. ja, Serien habe ich zuletzt. Gestern habe ich mir die dritte Folge von 11/22/63 angeschaut. Auf Deutsch hat es noch den Nebentitel Der Anschlag, eine Stephen King-Verfilmung mit James Franco in der Hauptrolle. Die hatte, glaube ich, im vorigen Podcast Tim auch schon mal erwähnt, bin mir nicht ganz sicher. Hat so ein bisschen Zeitreise als Thema, um nicht zu viel vorauszunehmen, aber es geht halt um Zeitreise in die 60er Jahre, Anfang der 60er Jahre. Und mit der Anschlag ist der Anschlag auf John F. Kennedy gemeint, den es unter Umständen vielleicht zu vermeiden gilt. So, und die Serie ist sowohl spannend als auch lustig und es ist halt schön zu sehen oder spaßig zu sehen, wie James Franco versucht, in den 60er Jahren quasi Fuß zu fassen oder da klarzukommen mit den anderen Gepflogenheiten, Umgangsformen und so weiter. Okay, also eine Dramaserie oder ist es Comedy? Nee, Comedy ist es nicht. Drama, weiß ich nicht. Vielleicht so ein bisschen, ja, Drama-Krimi. Ich würde jetzt, kann jetzt kein Genre dafür finden. Okay. Ja. Aber kann man sich angucken. Ja, wunderbar gemacht. Okay. Tolle Serie. Ja. Hast du eine Serie geguckt, Niklas? Ja, ich habe die komplette erste Staffel von Sense8 geguckt. Ah, okay. Und Von den Wachowski-Schwestern. ja, also die Serie fand ich zum Teil sehr gut, aber nicht komplett. Also für die, die nicht wissen, worum es geht, also es geht halt um 8 Menschen, die überall auf der Welt verteilt sind und die mental miteinander verbunden sind. Und ja, also die Geschichten, die einzelnen Lebensgeschichten werden dann halt so erzählt, episodenhaft, wobei halt immer gesprungen wird von Person zu Person. Die treffen sich dann auch irgendwie über halt ihre mentalen Fähigkeiten, ohne halt sich wirklich von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Und ja, also ich fand halt problematisch, dass einige Geschichten sehr klischeehaft erzählt wurden. Also viele Geschichten fand ich gut, aber zum Beispiel die Geschichte von der DJ fand ich total schlecht. Welche war denn die Wenn zu DJ? Die die blonde, also Imbisshändlerin. mit den weißen Haaren, die. Achso, mit den Drogen oder so. Genau, war mir ein bisschen zu dick aufgetragen mit dem Kind und so und dem ihrem Kind. Mann. Na, ihr Kind, was sie dann. Also ich will jetzt nicht spoilern, Ach ja, aber. stimmt, ja, das habe ich schon wieder völlig vergessen. Ja, und was ich auch nicht so gut fand, war die Geschichte mit dem Polizisten. Weil. Ich glaube, die fand ich ganz okay, wobei ich die aber auch nicht mehr zusammenkriege. Der hatte, da war doch gar nicht so viel. Nee. Bei dem war doch dann hauptsächlich, dass er Er wollte helfen, irgendwie irgendwem. die Frau zu finden, die sich erschossen hat am Anfang. Ja, gut. Ja, Genau. er ist ja quasi der Hauptdarsteller. Also bei ihm war das meiste, was mit der Haupthandlung zu tun hatte. Na. Ich meine, der in, wo waren das überhaupt, mit der Busfahrer Van Damme, der auch, also für die Haupthandlung, der ist einmal Auto gefahren und sonst hat er auch nicht viel zu tun. Also mit der Gesamthandlung. Wobei das einer der interessantesten Erzählstränge Ja, gleichzeitig war. genau, Ja. also den fand ich am besten und die Geschichten um die Asiaten Die fand ich auch fand ich sehr aber gut. auch sehr klischeehaft. Eine Asiatin, die plötzlich Kampfsport kann. Ja, nee, Das ist dann auch ich ein bisschen fand das mit verrückt. dem Guder so am Schluss ganz interessant. Ja, stimmt. Die Wendung da. Und halt bei dem Polizisten fand ich das halt irgendwie, wo er da diesen Verbrecher da rettet, das Kind. Und die dann irgendwie ihm erzählen, ja, der wird dann irgendwann Polizisten töten und so. Und diese Beziehung zwischen seinem Polizistenkollegen, das fand ich halt, war das irgendwie schon Ja. ähnlich wie bei irgendwelchen anderen Serien, Ja, wo es gut. um Polizisten geht. Aber wir haben ja alle, ja, Sense8 haben wir alle gesehen. Okay. Ja. Ja, also war jetzt die Frage. Du hast ihn, ich habe ihn auch gesehen. Dass, Tim, glaube ich, auch. Frau Gurzke. Wir haben sogar schon mal darüber geredet hier im Podcast. Wir haben relativ lang, als wir über Netflix gesprochen haben. Ich habe auch überlegt, da haben wir Sense8 abgehandelt. Ja, also können wir noch auf Netflix verweisen. Ich fand halt, die Serie hat auf jeden Fall eine der schlechtesten ersten Folgen, die ich je gesehen habe. Stimmt. Ging ja, die erste Folge ist richtig schlecht. Da habe ich überlegt, ob ich weitergucke. Dann fand ich das Ende schlecht. Und die Charaktere sind dumm, muss ich sagen. Und ja, was die Serie macht, sind einfach Szenen, die man so nicht sieht. Ja. Also durch diese ganze Thematik, also es gibt diese eine, diese Sexszene, wo 5 von denen beteiligt sind oder so. Ja, die ist gut. Die ist extrem gut gemacht. Und eine Szene, wo der mexikanische oder spanische Schauspieler eine Action-Szene drehen soll. Stimmt. Und dann ist der Deutsche in ihm drin und macht die Szene quasi. Und, genau, weil er zuschlagen kann oder so. Genau, die ist... Stimmt, die war gut, ja. Also es gibt immer so Szenen, die extrem gut sind und der Rest darum ist so Beiwerk, den ich voll blöd fand. Also nicht voll blöd, aber ich finde die Serie... Ja. Ja. Also ich fand halt auch das mit diesen Überschneidungen fand ich sehr gut gemacht, wo dann immer so die Räumlichkeiten sich verändern und so. Ja, genau, das sind die, also visuell haben die das gut gemacht und gut hingekriegt. Diese eine Folge, wo sie am Ende zusammen alle singen. Dritte Folge war das, What's Going On singen sie. Das war auch gut, Das ist auch gut. Ja. Und ich fand es halt ganz lustig mit der Hochzeit von der Enderin, wo er dann da so schwimmt und dann auf einmal da nackt vor ihm steht. Das war nicht so als Ende irgendwie von, das war ja das Ende dann von der Folge. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Ja, aber wir haben ja schon mal über Sense8 geredet. Jetzt haben wir noch mal länger drüber. dann... Du. Ich habe noch 2 Serien geguckt. Zum einen habe ich Walking Dead, die 5. Staffel, zu Ende geguckt. Ja, jetzt... Nee, 5. Staffel ist die neueste gewesen. Oder? Nee, das ist die 6. Ich habe jetzt die 5. auf Netflix. Ja. Bin ich jetzt fertig und warte, bis die 6. auf Netflix kommt. Okay. Und muss sagen, wieder... Ist halt nicht so viel. Ist halt Walking Dead. Also voll zäh teilweise. Ich reg mich. Es hatte gute Szenen. Ja. Ist immer so, ja. Aber trotzdem ist die Serie einfach, eine Folge passiert nichts, am Ende gibt es einen Cliffhanger und dann passiert wieder nichts. Ja. Aber eine Szene fand ich gut mit der Drehtür. Ja, die war, ich weiß. Stimmt. Die war wirklich extrem. Die war gut. War vor allem extrem. Also. Ja. Aber sonst ist wieder. Also es kommt mir nicht vor wie Staffeln, sondern also das Ende war schon wieder, das war kein Ende, das war einfach so, es hätte man, also man merkt bei der Serie nicht, dass eine Staffel vorbeigeht, weil stimmt, ja. Die Ende einer Staffel ist so dramatisch wie das Ende einer Folge innerhalb der Staffel und dann bleibe ich immer so zurück und denke so, toll. Also es gibt keinen Höhepunkt innerhalb der Staffel. Ich fand das Ende der 5. Staffel langweiliger als Folgen davor. Okay. Ja, ich erinnere mich jetzt nicht so ganz ans Ende. Aber ja. Ja, muss ich jetzt ja nicht. Genau, brauchen wir jetzt nicht so. Also es ist das, wo man kann sagen, dass Rick da einen alten Bekannten das erste Mal wieder trifft. Ah ja, okay. Achso, das ist das, ja. Also. Ja. Aber okay, und dann habe ich noch mir die ersten 3 Folgen Game of Thrones angeguckt, der 6. Staffel. Ah, die jetzt die ganz aktuellen. Genau. Und ich wusste ja schon alles, was passiert. Ohne, ach so, ja. Dementsprechend war das nicht so überraschend. Mhm. Ich wurde sogar schon wieder, also jetzt muss ich mal was sagen. Filmstarts.de ist die schlimmste Spoiler-Seite, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also ich schreibe ja immer die Nachricht auf unserem Blog, da muss ich in die Nachrichten gucken. Aber was Filmstarts an Nachrichten allein in den Schlagzeilen macht, das ist eine Frechheit. Da kommt dann eine Schlagzeile, erklärt, was seine Motivation in der dritten Folge war. Und sehe ich erstmal den Namen, dann weiß ich, wer es ist. Dann eine andere Meldung war ungefähr genau das Gleiche. Dann denke ich mir, also vielleicht denke ich auch zu viel nach, aber dann denke ich mir so, ja, okay, der lebt noch, also das war kein Spoiler. Aber denke ich mir so, was könnte er gemacht haben, das so schlimm ist, dass er in einem Interview darüber reden muss. Dann habe ich mir gedacht, ja, okay, das könnte er machen, das könnte er machen und dann passiert es in der Serie und dann bin ich nicht mehr überrascht. Ja. Und, ja, das ist scheiße von Filmstarts. macht mich traurig. Und da gibt es jeden Tag eine Game of Thrones News und dann kommt man nicht drin. Also da muss man. Ich bin jetzt dazu gezwungen worden, Game of Thrones zu gucken. Relativ regelmäßig zu schauen, genau, ja. Damit das nicht passiert, ja. Das stimmt. Also. Das hattest du halt vorher nicht, weil du die Bücher hattest und dann konntest du auch nicht gespoilert. Ja, jetzt muss ich alles gucken. Ja. Jetzt habe ich mir bei Amazon Prime die Folgen gekauft. Also. Na gut, aber wie fandest du denn die ersten Folgen? Ich kann ja mal vorab sagen, dass ich zumindest die erste und die zweite für so einen Staffelauftakt ziemlich gelungen fand. Ziemlich gut. Ja. Die dritte weiß ich schon wieder gar nicht so richtig. Beziehungsweise, wir wollen jetzt natürlich auch nicht zu sehr auf die Handlung eingehen. Aber ich fand das schon alles ganz gut gelöst bisher. Ja, es gibt halt wieder ein paar Geschichten, wo ich schon sehe, dass das nirgendwo hinführt. Was auch. Also, das habe ich ja, das haben wir privat gemacht. Also, alles, was im Süden des Landes passiert, ja, ist schlecht. Also, das kann mir keiner erzählen, dass das gut ist, was da passiert. Das ist einfach schlecht geschrieben, es ist faul geschrieben. Da werden Personen eingeführt, die man wieder aus der Serie streicht, ohne dass sie irgendeinen Bezug zur Handlung hatten. Aber da kannst du doch schon sagen, welchen Strang du jetzt genau meinst. Du meinst schon den in, wie heißt es? Dorn, genau, ja, stimmt. Das ist so der schwächste Erzählstrang. Das ist eine Katastrophe. Ja. Alles andere gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Und es gibt jetzt ja auch wieder. Und es gibt jetzt immer noch Erzählstränge, die mit den Büchern übereinstimmen, weil sie noch nicht in der Serie erzählt wurden. Das finde ich auch ganz gut. Und es gibt auch ein paar Rückblicke, haben sie jetzt schon das Öfteren eingemacht. Finde ich auch sehr gut. Fand ich auch ganz gut, ja. Vor allem, weil das, also wenn man die Bücher, wenn man sich ein bisschen mit dem Ganzen beschäftigt, weiß man schon, worauf es hinausläuft. Warum sie gerade diese Szenen gezeigt haben. Und was wollte ich noch sagen? Ja, es kommen viele Charaktere wieder vor, die in der fünften nicht da waren, die ich gut finde. Ja. Also, das ist jetzt nicht zu viel von. Nee. Also, die Greyjoys sind wieder da. Finde ich sehr gut, weil es meine Lieblingsfamilie ist eigentlich. Ach so. Ja, die wurden ja bisher auch wirklich nicht viel gezeigt. Genau, wenn die das nach den Büchern machen, dann passiert da noch sehr viel. Okay. Und wer ist noch da? Ja gut, ein... Bran, kann man sagen. Ja, den, ich meinte aber noch jemand anderen. Das war bei der dritten Folge quasi das Ende, deswegen würde ich das jetzt nicht sagen. Nö. Ja, also ich, wenn sie das in Dorne weniger machen als in der fünften Staffel, was mich wirklich aufgeregt hat, dann kann das wirklich ganz gut werden, die Staffel. Ja. Muss man halt gucken, was sie sich noch so überlegen, ob sie noch einen krassen Twist noch reinkriegen, irgendwas, was wirklich überraschend ist, oder ja. Mal schauen. Ja, wobei es ja tatsächlich mittlerweile auch, soll es ja so ein bisschen gegen Ende und gegen Finales irgendwie mal aufeinandertreffen wahrscheinlich hinauslaufen, so langsam, weil ja die, ich glaube, die nächste, sollen ja noch zwei Staffeln geben, die siebte und die achte? Ich glaube sieben, also kann acht sein. Ja, ich glaube, es sollen acht sein, aber die jeweils nur noch mit fünf oder sechs Folgen oder so. Okay. Und dann müssen sie ja mal irgendwie... Schaffen sie dann aber auch nicht, also... Ich sehe nicht, dass das jetzt zum Ende führt. Aber mal schauen. Na gut. Ja. Game of Thrones. Genau, dann haben wir jetzt, was wir als letztes an Serien gesehen haben. Dann können wir ja nochmal ganz kurz auf Filme eingehen. Ja. Genau, der letzte Film, den ich gesehen habe, den wollte ich schon lange sehen. Ich habe ihn endlich gesehen und in toller Qualität auch, was bei dem Film fand ich wichtig war. Und zwar habe ich Ip Man gesehen. Also. Hat den einer von euch gesehen? Nee, ist der neu? Nee, 2007. Ist der dritte ist letztens im Kino. Genau, der dritte kam jetzt ins Kino. Ich kann ja ganz kurz sagen, worum es geht. Ist ein Martial-Arts-Film, also ein Kampffilm um Wing Chun, dreht es sich mehr oder weniger, und beleuchtet so ein bisschen das Leben oder bestimmte Passagen des Lebens von Ip Man, einem, ja, man kann sagen, einer Ikone der Kampfkunst und vor allem von Wing Chun. Lehrmeister von Bruce Lee, den wahrscheinlich mehr Leute kennen vom Namen her. Und das Ganze spielt in den 30er Jahren in China. Ist ein Hongkong-Film und 37, ich wusste gar nicht, dass es 37 schon war, fallen ja dann auch die Japaner in China ein und es kommt ja zu einem riesigen Krieg. Und ja, Ip Man wird mehr oder weniger konfrontiert mit verschiedenen, mit verschiedensten Gegnern. Es ist natürlich irgendwo aufgebauscht und in Szene gesetzt, aber halt auch wirklich visuell grandios gemacht. Also diese Kampfszenen, ich glaube, selbst Leute, die sich dafür nicht interessieren, die finden das grandios, wie es gemacht ist. Ja, und ich fand den Film ausgezeichnet. Er hat natürlich eine gewisse oder eine ordentliche Portion Patriotismus mit drin. Also so chinesischen Patriotismus und so Anti-Japan halt zu dieser Zeit. Kann man aber auch mitleben. Ist ja halt auch diesem Konflikt zu dieser Zeit geschuldet. Und ja, ich fand den ausgesprochen sehenswert. Und es gibt auch einen zweiten, dritten Teil, wie du auch gesagt hast. Der dritte Teil ist jetzt ganz neu. Da weiß ich nicht, ob man den jetzt noch so sehen braucht. Dann wirkt es ein bisschen vielleicht ausgeleiert, so ein bisschen die Handlung. Dass sie sich dann immer noch einen Bösewicht einfallen lassen oder so. In dem Fall, im neuesten Teil ist es, wie heißt er, Mike Tyson. Okay. Ja, naja. Cool. Den zweiten werde ich bestimmt nochmal schauen. Es gibt sogar noch Ip Man Zero. In der Vorgeschichte. Aber der erste reicht erstmal. Okay. Der ist auf jeden Fall gut. Und Trainspotting habe ich letztens gesehen. Will ich aber nicht groß drauf eingehen. Auch toller Film. Okay. Kennen wahrscheinlich eh die meisten. Ja. Hast du gesehen? Den neuen. Ja. Okay. Ich habe den auch gesehen vor einer Woche. Auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Wie kann man nur... Und wie fandest du ihn? Ich fand ihn ziemlich gut, aber der Zeichentrickfilm ist halt immer noch besser. Ich finde, die können wir überhaupt nicht vergleichen, um ehrlich zu sein. Na doch, die Charaktere sind ja gleich. Also was ich gut fand, war, dass sie denselben Synchronsprecher hatten von Baloo. Wie, also Bill Murray war damals auch schon. Nee, im Deutschen jetzt. Achso, ja gut. Und... ich fand halt die Tiere sehr gut animiert. Wobei ja. Shokan fand ich, hat mich nicht überzeugt als Charakter. Fand ich so ein bisschen platt irgendwie. Ja, weil im Dschungelbuch damals auch. Nee, na, der wurde ja animiert von Milt Kahl in dem Zeichentrickfilm. Und Milt Kahl galt halt als einer der führenden Zeichner von Disney. Und viele andere Zeichner haben halt gesagt, ja, der Shokan ist so eine gut animierte Figur. Das ist eine der besten, bestanimiertesten Katzenfiguren im Zeichentrickfilm. Und demnach fand ich jetzt so, wenn man... Also es ist halt ein Zeichentrickfilm, aber... Ja, ich fand deswegen halt kann man das doch nicht vergleichen. Ja, aber vom also jetzt Charakter her war es irgendwie... Ja, aber das hat doch dann nichts mit dem Zeichenstil zu tun, wie sein Charakter ist. Also vom Charakter sind es doch genau dieselben Figuren, wie zwischen Zeichentrick und jetzt... Ja, naja, der war halt irgendwie präsenter, fand ich, im Zeichentrickfilm halt von seinem Charakter her als in der Neuverfilmung. Ja, also ich hab keine Erinnerung mehr an den alten Film. Ich weiß nur noch, dass die da die ganze Zeit rumgelaufen sind und gesungen haben. Ja. Das ist jetzt ja nicht mehr so. Nee, aber da fand ich halt gut, dass sie die beliebtesten Lieder quasi übernommen haben. Also halt dieses... von Baloo, der Song, und halt von dem Affen. Das waren ja so, sind ja so die bekanntesten aus dem Zeichentrickfilm und die anderen, ja, die... Aber auch nur kurz. Also ja. King Louis singt ja nicht viel. Nee. Aber also ich fand den Film grandios. Also ich weiß, ich finde, die kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ein Zeichentrickfilm und jetzt. Also es ist dieselbe Geschichte, aber so komplett anders gemacht, finde ich. Also. Ich fand auch den Schauspieler gut ausgewählt. Der, ja, der macht das auch, wirklich gut. Also für so der kriegt Film. Auf jeden Fall die Sympathiepunkte vom Publikum. Ja. Ja, also animationstechnisch weiß ich nicht mehr, wie das besser geht. Also, ich fand vor allem die Wölfe sahen sehr echt aus und Bagheera. Ja, alle. Baloo doch auch. Ja, naja. Klar, das ist einfach aus wie ein Bär. Das geht nicht mehr besser. Also. Ich finde schon. Der läuft auch bestimmt noch, ne? Der ja, läuft der läuft noch. Nochmal schauen. Sehen möchte ich den auf jeden Fall auch. Ob ich den noch im Kino sehe, weiß ich nicht. Oder war ich zum zweiten? Würde ich schon machen. Ja. Naja, mal gucken. Also dadurch, dass er so ein bisschen düsterer gehalten ist, spricht mich das auch, glaube ich, mehr an. Ich habe den Zeichentrickfilm... Es ist auch gar nicht so, finde ich. Also es ist nicht so düster. Nee, nee, ich finde den auch witzig. Also, ja. Mhm. Ja. Ja. Na, ich kenne halt nur den Trailer, aber ich mochte zum Beispiel auch diese Darstellung von diesem... Wie heißt der King Louis? Diesen der Affe, ja. Hm. Das ist ja der sehr groß in dem Film. Genau, finde ich eigentlich ganz schick. Ich habe jetzt des Öfteren von einem anderen Timothy gehört, der das Buch jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal liest, der es damals gelesen hat, dass es ja, dass diese Charaktere doch sehr vielschichtig sind, zumindest in der Originalvorlage, auch dieser King Louis, und so ein bisschen wankelmütig. Der fand den auch im Großen und Ganzen gut. Dem haben so ein paar Disney-Elemente, wie das mit dem Singen, tatsächlich doch noch gestört, obwohl ihr ja gerade so gesagt habt, das war eigentlich kaum drin. Deswegen mal gucken. Ich schaue den auf jeden Fall. Ja. Und aber eine Sache, wenn bei dem alten Zeichentrickfilm mit King Louis, war der gut oder böse? Der wollte einfach nur das Feuer haben. Also ja, aber war der, hat er sonst irgendwas gemacht? Ich kann mich nur daran erinnern, wie sie da rumgelaufen sind und gesungen haben. Ich glaube, so richtig gut ist der aber nicht, oder? Das weiß ich halt nicht. Ja. Also ohne jetzt vorwegzunehmen, wie es im neuen Film ist. Ja. Das ist halt wie so ein Herrscher, der halt irgendwie mehr Macht haben will über den Dschungel und halt Mowgli halt sozusagen benutzen will, damit er ihm zeigt, wie das Feuer geht. Und ich glaube, im Zeichentrickfilm ist es auch noch mehr so, dass er halt den Menschen als Vorbild sieht und halt so sein will wie er. Und da fand ich das in der Neuverfilmung ist er schon irgendwie so ein bisschen bösartiger als jetzt im Zeichentrickfilm. Ja, das wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es damals war, aber ich fand das, so wie sie es jetzt gemacht haben, fand ich es überraschend. Deswegen wollte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber nun gut. Wird auch von Christopher Walken gesprochen. Ja, also ich habe auch die ganze Zeit überlegt, Kino lachen, als er angefangen hat zu reden. Wie die, also hab die ganze Zeit überlegt, als ich das Gesicht von dem Affen gesehen habe, an welchen Schauspieler mich das erinnert. Von den Augen her irgendwie. Ja. Also ich fand, man hat das schon so ein bisschen gesehen. Also als ich im Abspann den Namen gelesen habe, habe ich dann schon irgendwie gedacht, ja. Da muss man eh sagen, das ist, wer da spricht, das ist ja schon wieder. Also das sind auch Darsteller, die so Stimmen haben, die einfach mega gut sind. Also die Schokan von Idris Elba ist, also boah, das ist schon. Also da kriegt man wirklich Angst, wenn er redet, finde ich. Und Ben Kingsley spricht, glaube ich, Bagheera. Ah ja, richtig, ja, stimmt. Auch und Bill Murray ist eh immer super. Und die, auch wenn die Szene kurz ist, aber K, also mit der Schlange, spricht auch Scarlett Johansson, die nimmt man ja immer gerne, wenn man irgendwas synchronisieren möchte. Die spricht ja auch bei Her, wo er sich mit dem Handy verliebt. Mhm. Da spricht sie ja die Handystimme. Also das finde ich schon... Also ich fand den grandios. Und dann habe ich letzte Woche noch einen Film gesehen, den ihr wahrscheinlich nicht gesehen habt. Ja. Captain America 3 The Civil War. Oder nur Civil War. Ja gut. Darüber musst du wahrscheinlich nochmal gesondert mit Tim reden. Ja, also ich fand den ganz gut. Okay. Ja. Hätten wir, glaube ich, abgehakt. Ja, dann nimm noch mal deine Newsliste da. Ja, mal gucken, was wir hier zu sagen können. Wir sind jetzt, wir haben jetzt ja schon länger nicht gemacht. Das ist jetzt von den letzten 10 Tagen ungefähr. 8 News, die einigermaßen interessant sind. In chronologischer Reihenfolge wurde angekündigt, dass Space Jam 2 kommt. Die Fortsetzung vom Space Jam 1 mit Michael Jordan kommt jetzt mit LeBron James, glaube ich. Space Jam 1 ist doch schon ein uralter Film. 20 oder? Jahre. Naja, okay. Hatte ich nämlich auch so eine Erinnerung. Mit den Looney Tunes, die mit Michael Jordan Basketball spielen gegen Aliens. Ach, wollte ich fragen, ob es tatsächlich der Film ist oder noch ein anderer, weil ich erinnere mich noch 90er Jahre Werbung oder sonst was gesehen zu haben mit halt Bugs Bunny und so weiter. Vielleicht habe ich mal auch Ausschnitte davon gesehen, weil ich gedacht habe, ha, da sind die Looney Tunes dabei. Habe aber sonst keine Erinnerung dran. Ist aber wahrscheinlich so ein typischer... Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, wie die trainieren und halt alle ganz schlecht sind. Weil ich auch... Also ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Handlung da ist. Also nein, sie müssen halt Basketball spielen gegen die Aliens, aber ich weiß nicht mehr, wieso die Looney Tunes jetzt Basketball spielen müssen. Das war, weil also diese Außerirdischen, die saugen den Basketballstars die Kraft aus. Ach und ja. Also sind erst so mickrig und dann werden sie so ganz muskulös und groß. Ja, stimmt. Und dann holen sie halt irgendwie die Looney Tunes Michael Jordan und die Aliens wollen, glaube ich, den Looney Tunes irgendwas wegnehmen. Aber ich weiß nicht mal was. Hm. Finde ich auch nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich als Kind den Film unbedingt sehen wollte. Hm. Wenn er schon 20 Jahre alt war. Nein, auf DVD wahrscheinlich, oder als er im Fernsehen lief oder so. Ja, dann wäre er 96 rauskam, dann 98 vielleicht hier verfügbar. Also, ich weiß gar nicht, als Kind fand ich den, glaube ich, super. Und ist denn der neue, hat der auch wieder irgendwelche Zeichentrickcharaktere oder irgendwas Animiertes? Oder ist das jetzt einfach nur noch... Naja, ich glaube, das soll so sein mit den Looney Tunes. Ah, wieder mit den Looney Tunes, ja. Also, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Also, ja, wirklich. Also, ist halt die Frage, vielleicht nehmen sie auch jemand anderen, aber... Ich glaube, die Looney Tunes haben ja die Rechte. Weil dieses Universum rund um die Looney Tunes, ich weiß gar nicht, wurde das überhaupt nochmal weitergeführt danach? Also die Zeichentrickserie ging ja, glaube ich, irgendwann nicht mehr weiter, oder? Es gab noch einen anderen Live-Film mit den Looney Tunes. Ja. Ich glaube sogar zwei. Ja. Wo sie irgendwie so einen Kristall suchen im Urwald. Ja, ich weiß aber auch nicht mehr. Dazu gab es auf jeden Fall mal ein Spiel, glaube ich. Das habe ich dann noch gespielt. Ist klar. Ist, nee, das müssen wir beurteilen. ist halt die Frage, ob es dann animiert ist. Wahrscheinlich, ne? Also richtig 3D-Computer animiert oder ob sie es. Ich glaube, sie würden es dann so machen mit den Zeichentrickfiguren. Ja, das fände ich ja schick. Mhm. Aber ja, ich kann es mir auch kaum vorstellen. Also war ja das Besondere damals, dass Space Jam halt Zeichentrickfiguren in der echten Welt hatte. Ja. War nicht der erste, aber. Ja, falsch spinnt Roger Rabbit, ist glaube ich der erste. Ist auch sehr gut. Ja. Okay, ist auf jeden Fall lustig. Jo. Ja, ich finde es auch nur mal eine Fortsetzung, wo man nicht denkt, das muss doch nicht sein. Eigentlich ist das. Mhm. Warum nicht? Außerdem macht Sinn nur, wie es zu machen. Außerdem finde ich auch die Looney Tunes, so diese Charaktere, die es gibt, sind ja vielseitig. Und da sind auch lustige Charaktere bei. Also ich glaube, wenn man das gut macht, kann man da auch lustige Dialoge und Szenen schaffen. Also es sind ja nicht nur Daffy Duck und Bugs Bunny, sondern auch diesen Roadrunner, der Coyote, der Marsianer. Tweety. Genau, Sylvester und Tweety sind dabei. Dann gibt es diesen großen Hahn. Dann gibt es diesen... Speedy Gonzales. Dann gibt es Speedy Gonzales. Den Teufel. Teufel, das sind so viele. Schweinchen Dick. Ja, Den Jäger. Den Jäger, genau. Den Cowboy. Den Cowboy, genau. Hab ich der jetzt. Cowboy? Ja, mit dem der schwarzen Bart. Yosemite Sam oder so. Roten Bart hat er. Genau. Ja, roter Bart. Ja, ich hab den gerade mit... Kennt ihr noch die Tex Avery Show? Ja. Da gab es auch nicht die schlimmste Serie, die es je gab. Ja. Da gab es auch den Mexikaner. Da haben sie so ein paar Sachen dem Namen. Den Cowboy. Ja. Vielleicht die Tex Avery Show war einfach nur eine Satire von den Tunes, genau. Oder? So in etwa, ja. Oh Gott, das fällt mir jetzt erst auf. Ja, auf jeden Fall gibt es da viele lustige Charaktere. Dann gab es noch so ein, wie heißt das, Stinktier? Ja. Naja, und so weiter und so weiter. Ja, ich glaube, ich habe es aber nie wirklich verfolgt. Mhm. Aber sind ja auch schon alt teilweise, die Cartoons. Gab es ja schon 40er, 50er Jahre. Nee, deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch gibt. Aber ich kann es mir irgendwie vorstellen. Mhm. Gehört nicht auch zu... Gehört zu Warner Brothers. Ja, da gab es doch auch so diese drei... Ja, es gibt auch ganz viele so Ableger. Es gibt diese drei so ein bisschen mausartigen. Ja, die ein bisschen aussehen wie Carter Carlo von... Ich... Bloß in klein. Ich glaube, ich weiß, so drei, einer so ein bisschen größer. Ja. Es gibt viele so Ableger. Das gibt's doch noch, oder? Ich habe auch vergessen, wie die heißen, ja. Naja, ist ja auch egal. Aber ist eine Fortsetzung. Achso, ist es wieder mit Michael Jordan dann? Nee, der wird ja ersetzt durch LeBron James. Achso, okay. Auch ein Basketballer, der jetzt seine Karriere, glaube ich, beendet hat. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist auch Shaquille O'Neal ist immer einer von den beiden. Aber Dennis Rodman nicht. Shaquille O'Neal ist doch dieser große Typ, oder? Na gut, die sind alle groß. Aber so ein kräftiger, breiter Typ, oder? Ja, LeBron James auch. Okay, gut. Also Shaquille O'Neal hat zum Beispiel mitgemacht bei Kindsköpfe. Da hat er so eine Glatze. Ja, nee, deswegen glaube ich nicht, dass er es sein wird. Mhm. Dann nehmen sie lieber LeBron. Ja, dann eine andere Meldung. Blues Brothers kommen sollen als animierte Serie kommen. Wo ich mir dann zwei Fragen gestellt habe, warum und wieso als animierte Serie. Also ich habe Blues Brothers nie gesehen. Die Filme? Ja. Ach so. Ja, die sind ja auch schon alt, Ende 80er oder so, Anfang 90er. Nicht so noch. Sind die noch älter? Kann sein, aber die sind ja lustig. Gut, ich habe die auch als Kind gesehen, aber da waren die auch eigentlich passend für. Okay. Es sind ja die Blues Brothers quasi als Band existieren ja auch mehr oder weniger nur durch diesen Film. Die sind ja ineinander verwoben. Also das waren ja auch keine Brüder in echt, oder? Nee, das war nee, genau. Dan Aykroyd und Jim Belushi. Jim Belushi, genau, der auch schon gestorben war Anfang der 90er oder Ende der 80er. Ja, also ich weiß nicht wann, aber der ist auf jeden Fall tot und dann haben sie seinen Bruder... Sie haben ihn ersetzt durch John Goodman, glaube ich, im zweiten Film. Ja. Genau, spielt John Goodman dann quasi den anderen Blues Brother. Ja, war der dann, war John Goodman damals auch schon so dick? Der war nicht ganz so dick, aber auch, hat auch schon Gewicht, ja, glaube ich. Aber die sind lustig, so ein bisschen Slapstick-mäßig auch, hier und da, aber nett. Ja, aber als animierte Serie? Ja, ist halt die Frage, was für ein Publikum das ansprechen soll. Ob die dann auf Super RTL läuft oder ob die auf Netflix groß produziert wird. Ja, aber also das ist doch so ein Ding, das musst du doch für die Leute machen, die damals den Film gesehen haben. Also Kinder gucken sich da jetzt nicht Blues Brothers an. Nee, die kennt ja keiner mehr. Ja. Naja. Also ich meine, das kannst du natürlich machen, aber dann muss es nicht Blues Brothers heißen. Mhm. Dann kannst du es auch anders nennen und ein neues Franchise drauf machen. Soul Brothers. Ja, oder sowas. Also warum wir es animiert machen... Also ein Teil der Meldung ist halt auch, dass Dan Aykroyd daran beteiligt sein wird und die Frau von Jim Belushi, war die Witwe, und die wollten wohl damals schon eine Serie machen und jetzt machen sie dann jetzt wohl eine. Kann lustig werden, es gibt ja auch eine Story im Film, die ich jetzt aber nicht mehr so zusammenkriege. Okay, naja, ist halt, allgemein fällt mir gerade auf, dass alle News heute entweder... Reboots, Remakes oder Fortsetzungen sind. Mhm. Aber das ist ja... Das ist auch schon länger so. Ja. Das ist nichts Neues mehr gibt. Also nichts wirklich Neues. Ja. Doch, demnächst kommt was Neues. Das fand ich voll interessant. Ein chinesischer Film. Aha. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich habe nur davon gelesen, weil der Warcraft-Hauptdarsteller, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt, Fimmel? Irgendwas mit Fimmel. Der soll ja die Hauptrolle spielen. Zusammen mit einem chinesischen Darsteller, da geht es darum, dass auf der Erde die Gravitation aussetzt und alles langsam ins All schwebt. Mhm. Halt so ein Katastrophenfilm, aber irgendwie fand ich die Idee ganz nett und ist halt was Neues. Ja. Also, und sagen ja sowieso viele, dass der chinesische Filmmarkt jetzt momentan sowieso schon groß ist im Vergleich zu den letzten Jahren und wahrscheinlich der größte überhaupt werden wird. Größer als Bollywood. Ja, also. Aber nicht vom Produzieren her, sondern von den Einnahmen. Genau. Oh, okay. Also, wenn du im chinesischen Markt einen Erfolg landest, dann hast du schon gewonnen. Also ja. Deswegen haben sie doch auch bei Kung Fu Panda 3 den ganzen Film zweimal animiert: einmal damit die Stimmen im Englischen passen und einmal damit die chinesischen Synchronstimmen auf die Lippenbewegung passen. Mhm. Und die haben auch ganz andere Ansprüche an die Filme, merkt man so. Ja. Ja. Da gab es doch auch diesen Monsterfilm, der erfolgreichste Film in China geworden ist. Ich weiß nicht, war das mit diesen Riesen? Oder war das ein japanischer? So Riesen, so Menschen essen? Das ist japanisches Attack of Titans. Ah ja, genau. Attack of Titans, das ist ja eine Serie gewesen. Die Anime, der auch ziemlich erfolgreich ist. Ich meine, wie heißt ein Monster... Na, hast du, glaube ich, schon mal erwähnt, ja, aber ich weiß nicht. Das ist ein ganz komischer Film, der schlecht animiert ist. Da gibt es. Also, ganz komisch. Ja. China halt. Das ist irgendwie seltsam. Dann Meldung: Cats wird verfilmt, das Musical. Ja, nie gesehen, das Musical. Ich hab's gesehen, aber da war ich jung und fand's nicht gut. Also. Naja. Und wird von demselben verfilmt, der Les Miserables verfilmt hat. Habt ihr den? Nee, ja, hab ich auch fand nicht ich gut. Den Findest Film du? Fand ich gut, ja. Ja. Mit Russell Crowe und Hugh Jackman, ne? Und Borat. Sacha Baron Cohen ist auch dabei. Ja, der spielt auch. Der spielt auch demnächst mit bei Und Helena Bonham Carter spielt auch. Ah, nee, jetzt hatte ich schon mit dem Kopf, was ich sagen wollte, dass Alice im Wunderland 2 nächste Woche kommt. Aber nicht, also nur produziert von Tim Burton, nicht ja. als Regisseur. Der hat die Muppets gemacht, der Regisseur davor. Und so einen Muppets-Film. Ich glaube beide, die Muppets und die Muppets 2. Hm. Ja, den Muppets-Film fand ich ganz witzig, den letzten. Nächste Woche kommt Alice im Wunderland schon? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, der Trailer ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, hier gibt es mehrere, alle grauenhaft schlecht schon, ja. Da spielt auch Sacha Baron Cohen mit als, ja, als Zeitmensch. Ja. Also, so ein Uhrenmacher oder so. Oh, das ist aber, ey, das ist so ein Film. Nee. Muss nicht sein. Aber er sieht ganz cool aus, finde ich. So vom Design. Aber ja, sah der erste auch. Und ja. Dann war es der erste Film. Ganz kurz, wo wir gerade jetzt auch so bei Animationsfilmen waren und gut designt. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer dazu gesehen habt. Angry Birds finde ich super. Nee. Ich krieg den Titel nicht mehr zusammen, beziehungsweise ich weiß den Namen. Jetzt habe ich gerade was im Hals. Ein Animationsfilm, ein bisschen Stop-Motion, aber aber irgendwie, ach, muss ich euch zeigen. Nee, ich zeige euch den. Ist es egal. Mit so Schwein? Wir reden nächstes Mal drüber. Nee, ist nicht mit Schwein. Okay. Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin, weiß ich jetzt nicht mehr, hat so ein so eine japanische, nicht direkt Gitarre, sondern ich weiß nicht, wie das heißt, mit zwei Seiten. Das heißt irgendwie the and the two strings oder so. Ja, ich glaube, genau. Und der Stil sieht richtig, richtig gut aus. Ist es Stop-Motion oder 3D? Es ist Stop-Motion, meiner Meinung nach. Aber es sieht so... Es sieht, das ist ganz komisch. Ja, müssen wir dir mal zeigen. Okay, krass, also vielleicht interessiert mich voll. Ja, zeigen wir dir gleich mal. Sieht ganz toll aus. Ja. Ja gut, zu Cats haben wir jetzt nichts mehr zu sagen, glaube ich. Dann die größte Meldung, glaube ich. Han Solo wird neu besetzt mit Alden Ehrenreich, oder Ehrenreich, keine Ahnung, den man aus Hail Caesar kennen könnte. Das ist der Cowboy. Achso, ja, der war lustig. Ja, und ich finde auch, der sieht auch Han Solo, oder nicht Han Solo, sondern Harrison Ford ziemlich ähnlich, wenn man den das richtige Licht setzt. Jetzt erklärt mir doch aber, warum braucht man denn spoilern? Also, beziehungsweise... Muss man nicht spoilern, es kommt ja demnächst... Also dieses Jahr kommt ja Rogue One, okay, wo wir auch den Trailer letztes Mal gesehen haben. Ja. Spielt der Han Solo mit? Nee, aber zwei Jahre später kommt der Han Solo Film, wo er jung ist. Okay, das wusste ich nicht. Und da besetzt man Alden Ehrenreich als Han Solo. Das ist dann quasi wieder dieser Zwischenteil, der zwischen dem 8. und dem 9. dann erscheint. Genau. Okay. Ja, also keine Ahnung, hat er nicht in so vielen Filmen mitgespielt. Nein. Also in jedem Fall nicht, wo man ihn kennen könnte. Aber in Hail Caesar hat er mir mit am besten gefallen. Neben George Clooney, wobei George Clooney nicht so viel zu tun hatte wie er. Ja. Okay. Ich kann noch was dazu sagen. Nee. Aber es gibt noch keinen Trailer dazu. Ist ja gerade der kommt in drei Jahren. Ach so, okay. Gut. Also sie können ja keinen Trailer rausbringen, wenn sie jetzt gesagt haben, ja übrigens, wir haben Darsteller. Ja, achso, und zu Star Wars kann man noch eine interessante Meldung machen, dass in Episode 4 gibt es noch diesen Lichtschwertkampf zwischen Darth Vader und Obi-Wan Kenobi. Das ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn wir darüber reden. Und das ist ja mega schlecht eigentlich, wie die gegeneinander kämpfen. Das ist ja es ist einfach von der Choreografie her einfach Grütze. Ja, kann man so sagen. Und ein Grund dafür war ja, dass sie den Darth Vader Darsteller gefragt haben, ob der mit dem Schwert umgehen kann. Der meinte ja. Und es war einfach gelogen, weil er überhaupt nicht mit dem Schwert umgehen konnte. Und dementsprechend sah das dann so schlecht aus. Aber eigentlich hätten sie ihn auch dubeln können, oder? Ich meine, der trägt ja eine Maske. Aber keine Ahnung, vielleicht hatten sie nicht so viel Geld dafür. Okay. Jedenfalls sind die jetzt bei Disney der Meinung, dass sie das trotzdem irgendwie erklären müssen, dass er so schlecht mit dem Schwert umgeht. Ah, okay. Und deswegen gibt es das Gerücht, dass er im kommenden Rogue One, wo er Darth Vader wahrscheinlich auftritt, seine Arme und Beine verlieren wird. Oder irgendwie seine Arme. Und deswegen muss er sich in dem vierten Teil, der ja nach Rogue One spielt, wieder an seine Gliedmaßen gewöhnen und deswegen kann er nicht so gut mit dem Schwert kämpfen. Aber kurze Frage. Wir reden über Darth Vader. Ja. Hat der denn im dritten nur die Beine verloren? Der hat auch einen Arm verloren. Ja, genau. Deswegen wird das schon erklärt. Dann Ja, im dritten Teil. Ja, ja dann aber der, vom dritten bis zum vierten sind ja noch 30 Jahre. Ja, ja gut, oder genau, 20. aber ich. Na gut, aber dann ist es tatsächlich so, dass er neue Gliedmaßen kriegen muss. Ja, aber da brauchst du 20 Jahre, um dich daran zu gewöhnen. Ja, vielleicht, ja. Vielleicht lag er ja auch noch 20 Jahre ohne. Nee, am Ende vom dritten hat er ja schon. Ja, stimmt, der kriegt ja schon den Anzug. Ach so? Ja. Also auf jeden Fall wollen sie es jetzt im Rogue One irgendwie erklären, dass. Das heißt, der muss nochmal Arme, die Arme verlieren. Keine Ahnung. Okay. Also ist ja auch nur ein Gerücht, aber ja. Ich finde es irgendwie. Albern. Ja. Also man kann ja ein paar Zugeständnisse machen an so alte Filme. Ist genauso wie bei Alien und Prometheus. Ja. Weil bei Prometheus das Schiff ja logischerweise viel, so von den Special Effects viel besser aussah als bei Alien damals. Haben auch Leute gesagt, ey, was soll das denn? Und dann haben die sich, wahrscheinlich 3 Tage im Büro eingeschlossen, darüber nachgedacht, wie man das jetzt lösen kann. Dann haben sie gesagt, ja, in Alien war das ein Arbeiterschiff und das ist ja jetzt ein Forschungsschiff und deswegen sieht das Forschungsschiff besser aus als das Arbeiterschiff. Ja, okay. Und es sind so Sachen, die braucht man einfach nicht. Dann kann man einfach sagen, ja, der Film ist. Dann muss man es wirklich so machen wie George Lucas mit Star Wars, dass die alten Filme, also die älteren Geschehnisse zuerst verfilmt werden und dann die jüngeren. Nee, ist doch andersrum, oder? Okay. Na, ist doch genau dasselbe, oder? Nee, die sind ja alt und nee, die, in dem 80er-Jahre-Film sind die alt und dann die anderen drei. Die, ja, aber es ist doch genau derselbe Weg. Prometheus spielt ja auch vor Alien. Ach so, wusste ich nicht. Okay, ich habe Prometheus nicht gesehen. Ja, es ist ja die Vorgeschichte zu Alien. Kommt da nicht auch ein zweiter Teil? Ja. Boah, das ist auch eine Geschichte, ey. Weil sollte ja Prometheus 2 kommen. Dann wurde gesagt, der Neil Blomkamp, der District 9 gemacht hat, darf vorher einen Alien-Film drehen, wo er tolle Ideen hat und alle fanden es super, unter anderem Sigourney Weaver, die Hauptdarstellerin, meinte, findet sie richtig gut. Dann hat Ridley Scott gesagt, nee, Neil Blomkamp, mach mal später deinen Film, ich mach zuerst Prometheus 2, der ist essentiell für die ganze Handlung oder so, obwohl Prometheus 1 ja, ist nicht schlecht, aber ich habe die beide nicht gesehen. Doch. Achso. Ich glaube, wir haben ihn sogar zweimal gesehen, trotzdem ist nicht so viel hängen geblieben. Ja, weil die Handlung völlig konfus ist. Ja, ich glaube, da lag es. Man nichts wohl versteht irgendwie. Dann hat er aber gesagt, ja, also es hieß ja von Anfang an, Prometheus ist ein einständiger Film. Der erste. Hat nichts mit Alien zu tun, obwohl, also das spielt auf demselben Planeten wie Alien. Und dann meint er jetzt ja übrigens Prometheus 2, heißt nicht mehr Prometheus 2, den nennen wir Alien irgendwas. Okay. Also haben sie sich wahrscheinlich gedacht, Prometheus ist nicht so gut angekommen, nennen wir ihn mal wieder Alien, dann gehen mehr Leute ins Kino. Ja, wahrscheinlich. Es wird auch so sein. Ja. Und, naja. Also, dieses ganze Alien-Dingsbums, alles sehr seltsam. Habe ich, glaube ich, mal im Gedanken der Woche dazu geschrieben. Wie man einen Franchise beerdigt oder so. Okay. Schon ziemlich lange her, glaube ich. Ja. Ja. Aber es ist, diese ganze Geschichte darum, ist so ein Quatsch. Wenn die eigene Hauptdarstellerin sagt, dass ein anderer Film besser wäre als der jetzt kommt, ist schon irgendwie. Also war Prometheus jetzt nicht so der Prima? Ja, sie treiben die Handlung überhaupt nicht, es werden keine Antworten gegeben. Bei Alien war ja immer so viel Mysteriöses und das wollen sie irgendwie erklären, werfen dabei aber noch 1000 Fragen auf. Okay. Ja, also schlecht fand ich ihn nicht. Ich habe ihn sogar nicht. Nee, also als Actionfilm ist der auch. Ist er auch okay. War gut. Aber ja. Die Handlung ist nicht so gut. Ja, dann noch ein Reboot, und zwar Die Mumie. Wird ja mit Tom Hanks verfilmt und da wird jetzt Russell Crowe mitspielen. Als Dr. Jekyll. Und Mr. Hyde quasi. Ja, und Hintergrund davon ist halt, dass Universal demnächst ein eigenes Filmuniversum schafft, beziehungsweise ist schon erschaffen worden, mit Dracula Untold. So. Und dieses ganze Universum ist halt so wie Marvel, mit dem Comic-Universum, nur dass darin Monster sind. Halt Dracula, die Mumie, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Frankenstein. Ja, da habe ich irgendwie gelesen, Frankensteins Braut soll verfilmt werden. Da gibt es auch schon alten, glaube ich. Ja, ja, das ist Hammer Studios. Es ist alles irgendwie neu. Und Johnny Depp ist auch da drin als der Unsichtbare. Also man sieht ihn nicht. Ja. Und deswegen hat man sich unbedingt Johnny Depp geholt. ja. Das ist eigentlich die Meldung. Mhm. Also die Mumie neu zu verfilmen, finde ich jetzt, kann man machen. Mhm. Vor allem, wenn man Tom Hanks und Russell Crowe hat. Ich kann mir das irgendwie auch ganz gut vorstellen, dass die können das bestimmt gut umsetzen. Ich würde ja wahrscheinlich teilweise auch in Pyramiden spielen, nehme ich mal an, ja, oder alten Tempelanlagen. Muss man wahrscheinlich. Ja, finde ich ganz schick. Ich habe die alten nicht gesehen, aber ich glaube, das kriegen sie ganz gut hin. Ja, also der erste war ja mit Brendan Fraser. Und der war eigentlich, glaube ich, so ganz witzig auch noch. Ja, das ist cool, aber die anderen beiden sind scheiße. Also ja, der zweite war sehr, sehr schlecht, da haben sie irgendwie versucht, also es ist ja halt so in diesem Zeitraum, wo die Computeranimation noch nicht so toll war, ach, das mit dem aber Scorpion wo die King, halt alle so euphorisch dann versucht haben, irgendwie viel mit digital zu machen und so. Und wenn man das heute sieht, sieht das einfach sehr schlecht aus. Aber es wird ja heute nicht mehr so sein. Ja. Wird ja. Und der dritte hat halt irgendwie eine doofe Hand gefangen, wo sie da auf diesem in diesem Eis wissen nicht, keine Ahnung. Ja, dann wird Zorro neu verfilmt, allerdings in der Zukunft. Wie war das? Die ganze Welt ist nur noch eine Wüste und alles ist vernichtet und dann gibt es Energieunternehmen, die Menschen ausbeuten und dann kommt Zorro und rettet die Welt. Und der wird gespielt von Gael Garcia Bernal, den man kennen könnte aus Mozart in the Jungle, der Amazon-Serie über den Dirigenten. Mhm. Da spielt er die Hauptrolle? Ja. Okay. Ja, der Film wird Z heißen. Mhm. Einfach nur Z. Ja, also Zorro ist ist eine Kultfigur im Kino. Ja, habe ich nie eine Verfilmung gesehen. Doch, eine habe ich mal gesehen. Ja, ich sehe da immer Antonio Banderas. Zorro denke. Stimmt. Ja, kann man, glaube ich, ach klar, wird man sehen. Dann noch zwei. Jumanji wird auch neu verfilmt. Der alte Film mit Robin Williams und dem Dschungelbrettspiel. Ja. Habe ich nie gesehen. Nee, hast du nie gesehen? Ja. Achso. Ich habe den ein paar Mal gesehen, bestimmt. Als Kind fand ich den richtig gut. Ich fand den auch gut. Wo ja immer, wenn man irgendwas gewürfelt hat, ist halt immer irgendwas passiert. Genau. So. Ja, ist eine nette Idee. Also kann gut werden, kann schlecht werden. Ist wie mit diesem Gänsehautfilm, finde ich auch so ein bisschen, wo dann irgendwelche Kreaturen aus diesen Büchern rauskommen. Kann man halt gut umsetzen oder je nachdem wie der Humor so. Hast du Gänsehaut gesehen? Nee. Achso, ne, der soll ja gar nicht schlecht sein. Nö. Aber die Bücher sind doch eigentlich mehr düster und der Film sah irgendwie wie eine Komödie aus. Ja, aber vom Trailer. Ja, aber Gänsehaut ist ja mehr für. Ja also ich weiß gar nicht, lesen Kinder heute noch Gänsehaut? Weiß nicht, aber es ist ja schon. Ich fand es als Kind immer, fand ich es gruselig. Ja, aber da ist es ja. Also ich glaube, der Film ist auch mehr so quasi noch so gemacht, um Gänsehautleser von früher auch noch mit ins Kino zu holen. Und dann gehen die halt rein und sehen die Monster, von denen sie damals gelesen haben. Und also irgendwie, ich hatte Lust auf den Film, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ist mit Jack Black. Ja, ich bin nicht so ein Fan von Jack Black. Ja, das passt jetzt auch zu News, weil Jack Black in Jumanji mitspielen wird. Zusammen mit Kevin Hart und Dwayne The Rock Johnson. Ach ja, stimmt. Auch bei dieser Besetzung, da denke ich mir schon, das wird nicht. Die stehen nicht, stimmen für mich beide nicht für Qualität, Dwayne The Rock Johnson und Jack Black. Nee. Obwohl von Jack Black habe ich, glaube ich, nie was gesehen. Außer Tropic Thunder. Genau, ja, Tropic Thunder ist gut, aber ja, ist halt so ein Benz. Kevin Hart habe ich noch nie was gesehen. Der ist, glaube ich, noch mehr in den USA wirklich erfolgreich. Und Dwayne Rock Johnson, was habe ich denn von dem gesehen? Get Smart. Aber da ist er nicht der, der irgendwie was reißt. Ich glaube, einen Film habe ich mit ihm auch noch nicht gesehen. Fast and Furious habe ich auch nicht gesehen. Spielt er nur mit. Scorpion King spielt da noch mit, habe ich aber nicht gesehen. Dann gibt es noch irgend so einen Endzeit-Kriegsfilm oder irgendwie sowas. Das ist nicht so alt. Sieht man auf dem Cover, glaube ich, wie er so einen Hubschrauber sitzt oder so. Auch nicht San Andreas. San Andreas. Das ist aber ein Katastrophenfilm. Katastrophenfilm, was auch immer. Katastrophenfilm. Wo der San Andreas graben. Und der Regisseur, der Donnie Darko gemacht hat, hat irgendwie so einen komischen Film danach noch gemacht, der sehr gefloppt ist. Da spielt er auch mit. Und da spielt auch Justin Timberlake mit. Okay. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und Justin Timberlake finde ich eigentlich ganz cool. Ja, aber der Film ist halt irgendwie, gilt als einer der schlechtesten Filme, die je gemacht wurden. Also es gibt halt viele Filme, die halt diesen Titel haben, aber das glaube ich wirklich ziemlich schlecht. Ja. Ja, okay. Aber irgendwie, also ich verstehe auch diese Besetzung bei Jumanji einfach überhaupt nicht. Also damals war das doch zwei Kinder und dann kommt da Robin Williams aus dem Brett da raus. Genau. Und die drei machen das ja dann. Genau. Und jetzt sind es, und das sind ja noch nicht alle. Die haben noch gesagt, sie suchen noch eine Frau und einen Mann. Mhm. Also fünf. Also sind das die Kinder, die dann erwachsen geworden sind, quasi aus dem ersten Bürger. Na, dann können sie ja die Darsteller einfach nehmen. Also, naja, wer war das wollen. Ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Aber war das nicht auch in zwei Zeitebenen im alten Film? Nee. Treffen die sich nicht nochmal irgendwie wieder, um das Spiel normal zu spielen oder so? Nee. Nein? Okay. Warum nicht? Okay. Gab es noch einen zweiten Teil? Gibt es einen zweiten Teil? Weiß ich nicht. Nein, gibt es nicht. Nee, aber ich meine, das spielt in zwei Zeiten. Ja, doch, es ist doch vielleicht, als Robin Williams jung war. Dass sie dann zeigen, wie Robin Williams als Kind das gespielt hat, dann wird er doch durch das Spiel in den Dschungel da eingesaugt. Stimmt, er hat es genauso gespielt wie die Kinder dann später, genau. Und dann kommt er ja mit 30 dann wieder raus, nach dem Bad und ja. Ja, aber irgendwie, ach, ich verstehe dieses. Dwayne Johnson, ey, der macht auch nur noch so einen Dreck. Der hat, glaube ich, nie was Gutes gemacht. Okay. Nee, irgendwas hat er letztens gemacht, wo ich dachte, keine Ahnung, er macht ja auch jetzt beim Baywatch Remake, spielt er auch die Hauptrolle. Mhm. Also irgendwie. Gut, das ist auch ein ehemaliger Wrestler. Ich meine, der wird jetzt nicht die. Ja, gut, aber. Weiß nicht. Also irgendwas hat er gemacht, wo ich dachte, ja, jetzt macht er mal was. Ich finde, irgendwie Sportler sollten nicht in Film spielen. Ja, wenn sie Schauspielern können. Ja, aber hier der Vinnie Jones. Kenne ich nicht. Der bei Snatch ist er der. Habt ihr Snatch gesehen? Ja. Bei Snatch ist er der. Den habe ich nicht gesehen. Wie heißt er denn? Der. Ja, der Auftragskiller. Okay. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall ist der ein guter Schauspieler und der war früher Fußballer. Ja. Und wen gibt es denn noch? Es gibt ja noch mehr Wrestler. John Cena ist jetzt auch Schauspieler, den finden alle super, wenn der irgendwo mitspielt. Ja. Also nicht in den älteren, aber jetzt in dieser Komödie, wo er mitgespielt hat, sind ja alle richtig begeistert von dem. Hm. Also, wenn man Schauspielern kann, dann finde ich das nicht so schön. Ja. Also, ich kenne halt nicht so viele Beispiele. Es gibt auch, glaube ich, nicht so viele Sportler, die. Na, Dennis Rodman hat in zwei Filmen mitgespielt und sind sehr, sehr schlecht gewesen. Ja, das ist Dennis Rodman. Das ist ein Basketballspieler, der jetzt mit Kim Jong-un befreundet ist. Ach so, ja. Ja, aber Shaquille O'Neal, wo wir vorhin bei denen waren. Der macht jetzt zwar bei Komödien mit, aber da ist er dann meist Highlight. Gut, letzte Meldung. Ja, die können wir ganz schnell abhaken. Castle wurde abgesetzt. Gut. Ja. Keiner von uns gesehen. Nee. So, nach einer kurzen Pause geht's jetzt weiter und wir wollten nochmal kurz über die Kino-Neustarts der Woche sprechen. Ja. Achso, ich kann einfach mal sagen, welche das sind. Ja. Mängelexemplar. Viktor Frankenstein und was war das dritte? Angry Birds. Das sind, glaube ich, die drei Filme, über die man reden könnte. Ja, gut, Mängelexemplar haben wir beide ja schon gesehen. Mhm. Ist schon eine Weile her. Haben wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen in einem Podcast erwähnt. Ja, folgt demnächst auch nochmal eine ausführlichere Kritik. Ist ein deutscher Film nach dem gleichnamigen Roman von Sacha Kuttner. Ja. Wobei er sich nicht komplett, er lehnt sich zwar am Film an, aber übernimmt nicht alles komplett, also es sind Charaktere dazu gedichtet und so weiter. Der Film, ich glaube, die Hauptdarstellerin heißt Claudia Eisinger und mitspielen tut auch noch als Mutter von ihr, fällt dir der Name ein? Riemann. Katja Riemann, genau. Und beide spielen ihre Rolle auch sehr gut. Die Hauptdarstellerin selbst, befindet sich in so einer depressiven, emotionalen, in so einem emotionalen Tief, kann man sagen. Aus dem der hat doch eine Depression. Eine Depression, genau. Und ist auch so ein bisschen vom Charakter her sehr anstrengend, was sie auch wunderbar transportiert, finde ich. Was allerdings auch so ein bisschen dafür sorgt, dass es auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise für den Zuschauer anstrengend wird. Ja. Und dadurch, dass der Film auch, ich weiß nicht, ob er 2 Stunden ging oder so, die letzte halbe Stunde hätte man vielleicht so ein bisschen kürzen können und so. Ansonsten fand ich es aber sehr gut gemacht, teilweise auch mit interessanten visuellen Aspekten so. Und ich fand, sie haben die Thematik auch irgendwie sehr, sehr gut umgesetzt gekriegt. Ist es halt tatsächlich auf Dauer so für den Zuschauer auch anstrengend. Bisschen ja, das vor allem. Also so eine locker leichte Komödie ist es nicht. Nee. An manchen Stellen sind ein paar Witze dabei. Oder ja, aber ich finde den auch also hauptsächlich anstrengend. Aber das ist halt eine Depression wahrscheinlich. Ich bin mir nicht so sicher. Also ich kann sich einschätzen, meine ich damit. Der Film soll ja wahrscheinlich auch, sollte auch genau das sein und auch anstrengend und den Zuschauer da schon so mitnehmen. Und dahingehend fand ich ihn auch auf jeden Fall gelungen. Ja. Genau. Also ist es immer noch eine Komödie? Nee. Also bei den U-Bahn-News wurde das als Komödie irgendwie angegeben. Echt? Ja. Also es gibt, glaube ich, 2, 3. Also es paar ist lustige so, Szenen. Ja. Also es ist an manchen Stellen wird es halt aufgelockert durch die Oma und so. Aber also ich fand ihn halt anstrengend, ja. Also nochmal würde ich ihn mir, glaube ich, nicht angucken. Ich wahrscheinlich auch nicht. Aber für einen deutschen Film fand ich den gut. Und ich habe ja auch wirklich jahrelang keinen deutschen Film mehr im Kino gesehen. Und den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja. Dann Angry Birds, hat den einer von euch schon gesehen? Nein, den werde ich auch nicht sehen. Glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe den Trailer gesehen und da gibt es eine Szene, die ich super lustig finde. Wo der in den See pisst? Also, weil wo die 3 Vögel zum Gottvogel gehen oder keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Und dann ist da sein privater See. Und ich weiß nicht, habt ihr die Szene alle, habt ihr beide? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich oder ist halt dieser private See und die Bahn dann da drin und dieser Angry Bird, also der Hauptfigur, meine, badet doch nicht in dem dummen See und dann spritzen sich gegenseitig Wasser in den Mund und schlucken es runter und irgendwann kommt dann dieser Gottvogel und pinkelt dann einfach da rein. Und dann ist es eigentlich nur seine Toilette. Irgendwie fand ich das sehr witzig. Vor allem, wie die Figuren dann traurig sind. Und, ja, das ist schon sehr gut. Aber ansonsten, ja, also handlungstechnisch wird da wahrscheinlich nicht so viel drin sein. Nee, ich meine, es ist so ein Handyspiel, was da verfilmt wird. Aber ich glaube, schlecht sieht der nicht aus. Man muss ihn jetzt nicht im Kino gucken, aber das ist sicherlich ein Kinderfilm und die werden da sicherlich Spaß haben. Ja. Und gesprochen von Christoph Maria Herbst. Und das ist natürlich immer ein Qualitätsmerkmal. Ja, und der letzte Film ist Viktor Frankenstein. Worum es da geht, sagt, glaube ich, der Titel schon. Habe ich den Trailer gesehen? Das ist ja mit Dan Radcliffe und James McAvoy. McAvoy. Sieht ganz okay aus, ne? Ich glaube, der kam schon letztes Jahr in Amerika. Es hat ewig gedauert, bis der hier überhaupt rauskam. Und zeigt irgendwie den Film auch teilweise mal so aus der Sicht von Igor. Also von Daniel Radcliffe. Genau. Als Gehilfe von Frankenstein. Das ist der, also kann man ja jetzt nicht so sagen, aber denkt ihr, der ist stärker angelehnt an die Romanvorlage als die anderen Verfilmungen? Ich kenne nur eine und zwar die von 1930. Ach so. Das ist die einzige, die ich gesehen habe. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was es sonst so von Frankenstein gibt. Ich glaube aber, dass es nicht so ist. Also er soll es am Ende wohl auch ein Spektakel noch geben, so wie in jedem Film heutzutage. Also ich glaube, es ist schon eine relative Neuinterpretation. Ich glaube auch, dass es ziemlich frei ist. Ja. Soll auch nicht ganz so gut sein. Also Kritiken sind wohl nicht so gut. Und hat einer von euch den Film eigentlich Horns mal gesehen? Ja. Wollte ich das. Ich wollte den auch sehen, aber das ist irgendwie so an mir vorbeigegangen. Ja, der sieht so ein bisschen seltsam aus, ne? Und der hat auch, glaube ich, nicht gute Kritiken gekriegt. Genau, deswegen habe ich auch gedacht, naja, dann habe ich den mehr oder weniger durch Zufall gesehen und ich fand den ganz okay, der ist ganz gut. Der ist auch ganz lustig. Von der Handlung brauche ich jetzt eigentlich gar nicht groß was sagen. Er hat halt tatsächlich diese Hörner, genau, und versucht auch rauszufinden, irgendwie, warum. Und, und irgendwie seine Freundin stirbt oder so, ne? Oder? Und es nicht im Trailer so irgendwie. Wenn das schon im Trailer drin war, dann bejahe ich das jetzt mal. Ja, das ist im Trailer schon. Ich habe es auch so verstanden, dass die stirbt und er dafür verantwortlich gemacht werden soll. Dann kriegt er irgendwie die Hörner. Genau, genau. Und es ist dann auch so, und er versucht es auch so ein bisschen aufzuklären, weil er sich ja da auch keiner Schuld bewusst ist, weil er es ja auch, weil er auch glaubt, es nicht gewesen zu sein, gleichzeitig aber auch so Dinge macht, wenn ich mich richtig erinnere, die er so selbst. Von der er selbst nicht mehr wusste, dass er die gemacht hat. So das ist so ein bisschen schizophren alles? Wie so Fight Club-mäßig? Vielleicht so ein bisschen, okay. Ja. Also der ist unterhaltsam. Kann man gucken. Okay. Viel mehr möchte ich dazu jetzt aber auch gar nicht sagen. Also, ich finde ja allgemein Daniel Radcliffe irgendwie, also wenn ich den sehe, dann denke ich mir nicht, dass es ein schlechter Film ist. Nee, irgendwie finde ich den. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Harry Potter so ein bisschen, aber. Na, er wird halt immer so ein bisschen auch reduziert, finde ich. Aber ich sehe da drin auch nicht Harry Potter. Er hat ja auch wie Elijah Wood jetzt auch viel dafür getan. Ja. Nicht mehr mit Harry Potter. Der die Frau in Schwarz hat einen Horrorfilm mitgemacht. So auch einen klassischen Horrorfilm. Denn Horns ist ja auch was komplett anderes. Genau. Jetzt Swiss Army Man, wo er den nächsten Leiche spielt. Ja. Den Trailer müssen wir dir zeigen, der ist auch. Ist gut. Und ja. In so einem Studenten, also wo er irgendwie so ein Student spielt. Ach, ja, mit so Drama. Ja, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Na, und dann gibt es eine Serie, die auch gut ist, Young Doctor's Notebook, wo er mit John Hamm zusammen spielt. Da spielt er einen jungen Arzt irgendwo in Russland, weit weg von jeglicher Zivilisation. Demnächst kommt doch auch Now You See Me 2. Ich weiß nicht, ob ihr da den ersten gesehen habt. Der spielt auch mit. Und da geht es halt um Zaubern. Und er, also das ist, glaube ich, schon der Punkt, dass er jetzt geschafft hat, von Harry Potter los zu sein, dass er jetzt so eine Rolle übernehmen kann, wo man schon schmunzelt, dass gerade er die nimmt. Aber trotzdem selbstständig davon ist. Also irgendwie finde ich das, finde ich ganz witzig, so Harry, also quasi Harry Potter in so einem Zauberfilm. Ja. Ja. Aber ich finde, Daniel Radcliffe hat sich schon, also hat sich auf jeden Fall besser von Harry Potter gelöst als Elijah Wood von Frodo. Okay. Der hatte ja auch dazu. Aber Elijah Wood hat ja schon in ganz vielen anderen Filmen vorher dagegen gespielt. Ja, aber er ist ja trotzdem Frodo. Ja. Also ich glaube, also wenn ich ihn sehe, dann denke ich immer, ist egal, aber bei Sin City so einen mordenden. Das war noch Frodo. Ja. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, also zum Beispiel in Hooligans und in diesem anderen Film, den wir gesehen haben, Maniac, ja, da habe ich jetzt nicht an Frodo gedacht. Ja gut, in Maniac siehst du ihn ja auch nicht so oft. Ja? Ist doch aus seiner Sicht. Ach so, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, stimmt. Ach, das ist auch ein Remake, ne? Maniac, so vom alten. Hast du ihn gesehen, Niklas? Weder den alten noch den anderen. Das glaube ich, haben wir den nicht zusammen gesehen? Wir haben ihn auf jeden Fall zusammen gesehen. Das ist, glaube ich, ziemlich düster. Irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, Manic, der Film wurde auch gedreht von einem Regisseur, der irgendwie so ein Trauma hatte und das mit dem Film verarbeiten wollte, so ein Vietnam-Trauma. Wenn ich mich den nicht verwechsel mit einem anderen Film. Also mit Vietnam hat das nicht so viel zu tun. Nee. Aber kannst du ihn nur anschauen, das ist gut. Ja. Und gibt es noch eine neue Stadt? Nee, ne? Die drei. Wie Männer über Frauen reden. Eine deutsche Komödie. Okay. Aber. Es ist deutsche Komödie. Das muss man, glaube ich, nicht unbedingt sehen. Und sonst, glaube ich, läuft nichts. Ja. Gut. Ja. Dann hätten wir es. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.